الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Deshalb sollte man Geduld, barakallahu fikum, haben, weil ich erstmal auf Arabisch spreche und dann auf Deutsch. Und wir sind bei Kapitel 14 von Riyad al-Salihin. Kapitel 14 Riyad al-Salihin. Okay, machen wir so. Ist gut. طيب بارك الله فيكم. الحديث التاسع والأربعين بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري وفي رواية له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد تبلغوا قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله وروي منصوبا لن يشاد الدين أحد وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه والغدوة سير أول النهار والروحة آخر النهار والدلجة آخر الليل وهذا استعارة وتمثيل ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم بحيث تستلذون العبادة لا تسأمون وتبلغون مقصودكم كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعب والله أعلم كلامنا حول القصد في العبادة والقصد في العبادة قلنا لا إفراط ولا تفريط يعني الإنسان ما يفعل شيء يكون فيه مغاليا ولا يفعل شيء أنه ينسى دين الله سبحانه وتعالى فبارك الله فيكم هذا الدين يسر لأن الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولما نقول هذا الدين يسر أي تطبيق الإنسان للدين هو التيسير وليس خروج الإنسان عن هذا الدين فالله إذا أمر بالوضوء والغسل من الجنابة والتيمم إلى غير ذلك في الأحوال فهذا يسر للإنسان يقول تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي في هذا الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج فذلك تجد أن هذه العبادات اليومية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها هذه العبادات كلها نستطيع أن نقوم بها ونؤديها ولكن الإنسان قد يعجز ويتململ من فعلها، لأنه هو ما يستطيع أن يخطط لهذه العبادات. فإذا إن الدين يسر، في كل الدين يسر. طب الإنسان يقول طيب اليوم نحن إذا طبقنا الدين صعب علينا. الدين في ذاته يسر، ولكن الإنسان يصعب على نفسه، لأن المحيط اللي حوالي الذي يكون حول الإنسان، وكذلك الإنسان إذا ما كان عنده قوة إيمان فسيجد المسألة صعبة. مثل الإنسان يا أخوة الذي يرفع أثقال، فالإنسان الذي تدرب والذي يستطيع أن يرفع قد يرفع 50-60 كيلوغرام ما عنده مشكلة. أما الإنسان الذي يأتي أول مرة وما عنده تدريب وما عنده قوة قد يرفع 50 تكون بالنسبة له قوية جدا. ذاك الإنسان إذا فهم الإسلام وكان يعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة فإنه سيجد هذا الدين يسر. أما إذا الإنسان ما كان يفهم مثل هذا فسيجده أنه فيه تعسير عليه، والتعسير هو أن الإنسان نفسه ما يفهم الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لن يطلب أحد التشدد في الدين إلا غلب وهزم وكل ومل وتعب ثم استحسر فترك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فسددوا وقاربوا وأبشروا. سبحان الله. شوف التسديد يا أخي هو إذا أردت الهدف أن تسدد تماما تصيب الهدف. فالإنسان في الدين يحاول أن يصيب الأمر الذي يريده، فإذا ما استطع أن يطبق الأمر كما أراده الله سبحانه وتعالى فإنه يقارب، والمقاربة بمعنى أنه يكون أقرب شيء إلى المطلوب. فإذا ما استطع أن يسدد ويقارب أو عفوا إذا سدد وقارب فيبشر بالثواب الجزيل والخير الكثير من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر كثيرا الصحابة بالخير، يبشرهم بأنه الإنسان إذا فعل ذلك يدخل الجنة، إذا قام بهذا يدخل الجنة. سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقسط القسط تبلغه، يعني في أطراف النهار أول النهار آخر النهار شيء من الليل القسط القسط. هذا بارك الله فيكم هو ليس السفر المقصود هنا في الحديث، ليس هو أول النهار وآخر النهار وكذا، وإنما كما أن الإنسان في أول النهار يكون نشيط، وأنه عندما يكون مسافر يمشي في آخر الليل ويرتاح في النهار لأنه حر، وكذلك في أول النهار يمشي أما في وسط النهار فيرتاح. فنفس الشيء الإنسان يكون في دينه وفي تطبيق الدين، كما أن المسافر يحتاج الراحة حتى يستعين بهذه الراحة على سفره، كذلك يحتاج الإنسان هذا في دينه. فلما يكون الإنسان نشيط عليه أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويقوم بأكثر شيء يستطيعه، حتى إذا فتر يعني تعب فإنه يأخذ قسطا من الراحة. فإنسان ما يجب عليه أن يتكلم دائما حول الدين وحول الشرع، وإنما في بعض الأمور أيضا دنيوية مثل يلعب، أنه يسافر، أنه يتكلم مع الآخرين، أنه يأكل ويشرب، هذه ما فيها شيء. لذلك لا إفراط ولا تفريط. ليس من لا يجوز أن يكون الإنسان من الناس الذين ما يريدون إلا أن يذكروا ويتكلموا في الدين، هذا صار إفراط ولا تفريط. أن الإنسان أيضا ينسى دينه وما يطبق دينه، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. حديث باي مية ودت نوان وفيرتسك باق فيك ودت فنف وفيرتسك أبو هريرة بريفت dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, diese Religion ist gewiss erleichtert. Diese Religion ist gewiss erleichtert oder Erleichterung. Kein Mensch soll sich in Extremen verlieren. Diese Religion ist gewiss Erleichterung. Derjenige, der extrem wird, ist der Verlierer. Das wird derjenige, der mehr verlangt. Und extrem wird, ist der Verlierer. Das bedeutet, derjenige, der Mensch, der in Angelegenheit der Religion extrem wird, wird die Religion ihn überwältigen. Darum übertreibt nicht und untertreibt nicht und seid damit zufrieden. Sucht Allahs Hilfe. Was ist das von Übersetzung? Ich übersetze das mit meinen Wörtern, Barakallahu fikum. Oder ich erkläre es das lieber mit meinen Wörtern, weil das mir überhaupt nicht gefällt, was hier gesagt wird. Weil das hat mit dem Gebet an sich selbst nichts zu tun. Nochmal, Barakallahu fikum, mit meinen Wörtern, inshallah. Inna dina Yusuf, das wird diese Religion, ist Erleichterung. Illa ghalabah, das wird derjenige, der versucht zu übertreiben in der Religion oder mehr zu verlangen in der Religion, wird der Verlierer sein, weil die Religion diese Person überwältigen wird. Fasaddidu, das bedeutet, sei zielgerecht. Waqaribu, und kommt am nächsten zu Ziel. Abshiru, das wird, ihr habt die frohe Botschaft. Wasta'inu bil ghadwati wal rawha, und das bedeutet, sucht Hilfe am Anfang des Tages, am Ende des Tages und etwas von der Nacht. Und in der anderen Überlieferung, والقصد, القصد, تبلغو, das bedeutet, übertreibt nicht, untertreibt nicht. Das wird immer ermessen sein oder gemäßigt sein. Dann werdet ihr das erreichen, was ihr wollt. Der Autor hat das weiter erklärt und gesagt, derjenige, der versucht, in der Religion zu übertreiben und in der Religion mehr zu verlangen, als was die Religion selbst verlangt, wird diese Person der Verlierer sein, weil die Religion so viele Möglichkeiten anbietet. Al-Ghadwa, das bedeutet, das ist, wenn man auf der Reise ist und dann läuft man früher, pass auf, ja, früher war die Sache so, man hat Kamele benutzt oder Pferde benutzt, um zu reisen. Und natürlich, man kann nicht in der Wüste laufen oder reisen, wenn das warm ist oder wenn das so heiß ist. Deshalb, was hat man damals gemacht? Man hat damals, Barakallahu fikum, so gemacht, dass man früh läuft und dann, wenn die Sonnenstrahlen stark werden und das heißer wird, dann nimmt man Pause. Dann nimmt man Pause, bis die Sonne sozusagen abweicht und das wird angenehmer, dann hat man am Ende des Tages nochmal ausgebrochen auf der Reise. Und in der Nacht auch ist man sozusagen gelaufen. Früher hat man in der Nacht sozusagen, oder man hat die Nacht als sage ich jetzt, als Hauptzeit für die Reise genommen, nicht der Tag. Weil der Tag, der war so warm, so heiß, deshalb konnte man nicht. Deshalb hat man in der Nacht, ist in der Nacht in der Wüste gelaufen oder gegangen und die Kamele benutzt. Und am Anfang des Tages, das bedeutet so, bis die Sonne noch nicht so hoch im Himmel geworden ist und dann vor Sonnenuntergang. Und das ist hier damit gemeint. Das heißt, wie der Reisende, der am Anfang des Tages und am Ende des Tages und die Nacht nutzt, um zu reisen, so sollte man auch in der Religion sein, wenn man Stärke hat und wenn man sozusagen Kraft hat, sollte man die Religion praktizieren, und diese Zeit nutzen, um den Islam richtig sozusagen zu lernen, zu praktizieren und Allah richtig anzubeten. Das ist hier damit gemeint. Wenn man dann müde ist, dann nimmt man Pause. Das ist hier in dieser Überlieferung gemeint. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Was bedeutet diese Überlieferung eigentlich? Ich meine, ich habe das fast erklärt, jetzt alles, was mit dieser Überlieferung zu tun hat, aber trotzdem nochmal Barakallahu fikum erklären. Und zwar, diese Religion ist Religion der Erleichterung, weil Allah subhanahu wa ta'ala das so gemacht hat, dass diese Religion Erleichterung ist. Aber ist das so Erleichterung jetzt für uns in unserer Zeit? Was wir merken, die meisten Muslime sagen, das ist sehr schwer, den Islam zu praktizieren. Wisst ihr warum? Weil unser Glaube schwach ist. Weil unser Iman nicht so stark ist. Weil wir dieses Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig haben. Das fehlt. Und deshalb denken wir, dass diese Religion schwer ist zu praktizieren. Eigentlich, wenn man die Religion richtig verstanden hat, dann ist es Erleichterung im Leben und auch in der Praktizierung an sich selbst. Aber wenn man selber das nicht kann oder nicht versucht zu praktizieren, dann findet man es sehr schwer. Da könnte man anhand Beispiel das verstehen. Ein Gewichtheber, der kann zum Beispiel 80 Kilogramm heben, weil er immer trainiert hat. Und er findet das leicht, 80 Kilogramm. Bei 50 ist er ihm, das ist wie Wasser trinken vielleicht, oder bei 40. Aber wenn jetzt einer kommt, der nicht trainiert hat, der nicht getragen hat, der nicht gehoben hat, und der kommt und der sollte 50 auf einmal heben, der findet das so schwer, weil man selber das nicht praktiziert. Deshalb, wenn man die Religion richtig praktiziert und sich in dieser Religion erklären kann, befinden kann, dann findet man das leicht, weil die Religion leicht ist. Schau mal in allen Bereichen der Religion. Ist leicht. Gebete, die sind 25 Minuten. Wenn du das zusammenrechnest, 5 Minuten mal 5, die sind 25 Minuten. Fasten, das sind 30 von 722 oder 728. Weil wir nur die Hälfte des Tages, der 24 Stunden fasten. Das ist nicht viel. Hajj ist einmal im Leben. Das ist nicht viel. Dass man kein Haram macht oder sondern Halal macht, das ist nicht viel. Aber weil wir die Möglichkeiten, die Umgebung um uns, das ist nicht so, wie das in der islamischen Sinne ist. Deshalb ist das für uns schwer. Und wenn man das betrachtet. Zweitens, wenn man selber Sünden begeht, dann ist man im Bereich des Verbotenen. Deshalb sieht man die Religion vielleicht schwer, weil man selber Sünden begeht. Aber wenn man Halal macht, dann findet man das in Ordnung, dass man den Islam richtig praktiziert. Deshalb übertreiben, untertreiben in der Religion ist falsch. Der Prophet sagte, فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا. Du sollst in deiner Religion so sein, wie eine Person, die auf etwas schießt und er zielt genau. Da will man hundertprozentig treffen. Und so sollte man in der Religion auch sein. Du sollst versuchen, immer hundertprozentig die Sache richtig zu machen. Wenn du das nicht schaffst, dann am nächsten zum Richtigen. Wenn du das nicht schaffst, dann Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von dir nicht mehr, als was du ertragen kannst. Aber wenn du die Religion richtig praktizierst, dann sei sicher, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich dafür belohnt. Wenn du Kraft hast und stark bist, wie zum Beispiel am Anfang des Tages oder am Ende des Tages oder ein Teil der Nacht, du bist so stark, dann auch begehe Gutes in deiner Religion. So sollte der Muslim sein. Und so ist diese Überlieferung, so versteht man diese Überlieferung. Das ist eine sehr schöne Bedeutung, wie der Prophet Muhammad das uns erklärt hat. Vielleicht, wenn man das selber liest, ja, was meint er damit am Anfang des Tages, am Ende des Tages, etwas von der Nacht? Ja, der meint ja die Reise. Aber hier wird die Religion gemeint, und das ist so ein Vergleich wie Reise, ist die Religion in der Praktizierung, wenn man Energie und Kraft hat. Allah Ta'ala ala. Übrigens, diese Übersetzung, die hier in dieser Riyad Salihin ist, da rate ich ab, hier diese Überlieferung. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوها ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. Zainab, رضوان الله عليها, زوج النبي صلى الله عليه وسلم, كانت تريد أن تعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة, فكانت تقوم الليل, فإذا فترت كان عندها حبل تتعلق فيه حتى ما تقعد, حتى ما تنام, يعني لا تعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد هذا الحبل فقال ما هذا؟ أول شيء سأل النبي صلى الله عليه وسلم, لم يعطي حكما مباشرة, إنما سأل ما هذا؟ فقالوا هذا حبل زينب إذا فترت تعلقت به, فقال حلوه. وإنسان إذا أراد أن يصلي فليصلي وهو نشيط, أما إذا نعس وتعب فليرقد ثم يصلي. ليش؟ لماذا؟ شوف الحديث الذي بعده, حديث عائشة رضوان الله عليه, قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. ليش؟ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. يعني هو مثلا فيستغفر يقول يا ربي اغفر لي, يقول يسب نفسه لأنه ناعس. لكن الإنسان إذا فتر لا فلينام. طبعا هنا ما المقصود الفتر؟ المقصود في الصلاة النافلة, في الصلاة النافلة. فذاك الإنسان يحاول بارك الله فيكم أن تكون يعني إذا أراد أن يصلي الفرض أن يكون قبلها مرتاح بحيث ما يخطئ في فرضه. أما إذا كان قام من الليل فوجد في نفسه فتورة, يعني وجد تعبا, فلينام وهو معذور. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى ما يكلفه أكثر مما يطيق, والله سبحانه وتعالى يأجره على هذا. سأل ممكن لما يكون تعبان يقول اللهم أني أسألك الجنة, قل اللهم أني أسألك النار, فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. حديث 151 Anas radhiyallahu anhu überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Moschee betrat. Er merkte ein Seil zwischen zwei Säulen. Der Prophet fragte, was soll dieses Seil? Man sagte ihm, dieses Seil ist von Zainab, die sich, wenn sie beim Gebet müde wird, daran ausruht. Die hält sich fest, wenn sie müde wird, damit sie das Gebet nicht verlässt. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, entfernt ist. Ihr sollt nur so lange beten, wie ihr euch wohlfühlt. Wenn ihr euch müde fühlt, sollt ihr euch ausruhen. Ich weiß nicht, wie man an diese Übersetzung nochmal kommt, weil der Prophet anders gesagt hat. Auf jeden Fall. Der Prophet Muhammad Sassoon kam in die Moschee rein. Er hat so ein Seil zwischen zwei Säulen in der Moschee gesehen. Der Prophet sagte, was ist dieses Seil? Was ist dieses Seil? Man sagte ihm, das ist von Zainab, radhiyallahu anha, die Frau vom Propheten Muhammad Sassoon. Wenn sie müde wird, dann nimmt sie diesen Seil oder hängt sie sich an diesen Seil. Weil wenn man müde wird oder schlafen wird, dann wird man müde. Durch den Seil kann sie sozusagen noch wach bleiben und weiter beten. Der Prophet sagte, Hullu, mach das weg, entfernt das. Einer von euch sollte beten, solange man Kraft hat, solange man sozusagen noch kann. Wenn man aber müde wird, dann sollte man schlafen oder sollte man sich ausruhen. Hier ist Schlafen auch gemeint. Das heißt, wenn man in der Nacht aufsteht, um zu beten, und da hat man das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich bin müde, dann sollte man nicht weitermachen. Erstmal schlafen und dann weiter beten. Weil diese Religion Erleichterung ist. Zainab radhiyallahu anha hat das gemacht, nicht weil sie übertreiben will, nein. Zainab radhiyallahu anha hat das so gemacht, weil sie Allah richtig anbeten wollte. Die hat so viel gebetet vor Allah subhanahu wa ta'ala, weil sie ihre Dankbarkeit zeigen wollte. Aber diese Dankbarkeit sollte man zeigen bis eine gewisse Grenze. Und diese Grenze ist, solange man nicht müde ist. Aber wenn man müde geworden ist oder wenn man überhaupt nicht mehr kann, dann lieber schlafen und aufstehen. Warum? Hadith 151 ist die Erklärung. Aisha radhiyallahu anha erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch müde wird, während er betet, das wird, wenn man sozusagen das Gefühl hat, dass man schlafen muss, ja, schläferig wird, dann sollte man schlafen oder sich ausruhen, bis dieses Gefühl weg ist. Wenn jemand von euch betet und er ist schläferig und er weiß nicht, was er sagt, vielleicht versucht er zu sagen, oh Allah, verzeih mir, aber anstatt um Verzeihung zu bitten, beschimpft man sich selbst. Das war Bukhari Muslim. Das ist der Grund, warum man nicht beten sollte, während man schläferig ist oder müde ist. So müde ist. Und hier wird nicht gemeint, das Pflichtgebet. Pflichtgebet ist sowieso, man sollte sich ausruhen, bevor man Pflichtgebet gebetet hat. Und die Zeiten von Pflichtgebeten, die sind sozusagen, es gibt mindestens anderthalb Stunden für jedes Gebet. Da kann man halbe Stunde schlafen, dann aufstehen und weiter beten. Aber wenn man zum Beispiel in der Nacht aufsteht und da will man beten, und dann hat man das Gefühl, ich kann nicht mehr. Oder die Augen werden zu. Es kann sein, dass die Person sagt, oh Allah, die Person will sagen, oh Allah, gib mir das Paradies als Belohnung. Dann sagt, oh Allah, lass mich in die Hölle. Ja, das passiert. Weil man so, manchmal betet man selber und da ist man so müde, da will man zum Beispiel lang rezitieren vom Koran, da rezitiert man zwei Eier und da hat man das Gefühl, ich kann nicht mehr. Ich muss sitzen. Subhanallah. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Unsere Religion ist Erleichterung, auch in diesem Zusammenhang. Wenn man so müde ist, da sollte man nicht übertreiben, wenn man sagt, nein, ich zeige, dass ich für Allah subhanahu wa ta'ala alles machen kann. Ja, in gemäßigt und sozusagen im Bereich nicht übertreiben, nicht untertreiben, okay. Aber wenn das übertrieben wird, zum Beispiel eine Person wurde operiert, es gibt eine Operation, diese Person kann nicht aufstehen, da kommt man in die Moschee und dann steht man und da will man beten. Sag mir, warum machst du das? Sag, ja, ich mache das für Allah. Ja, aber du bist doch müde, du kannst nicht. Und Allah hat dir Erleichterung gemacht, weil du krank bist und nicht aufstehen kannst, du kannst auch im Sitzen beten. Deshalb übertreibe nicht. Manche Leute denken, wenn sie so machen, dann zeigen sie, dass sie dankbar sind. Das stimmt nicht. Lieber das anzunehmen, was Allah dir als Geschenk gegeben hat, als das abzulehnen. Aufpassen, das ist der schlaue Muslim. Der versteht, wie er die Religion praktiziert. Das heißt auch nicht, dass man sozusagen alles leichtsinnig nimmt. Ja? Weil das zwei Tropfen geregnet hat, da sagt man, ja, ich gehe nicht in die Moschee, ich habe Erleichterung. Ja, aber hier ist immer Regen. Das ist nicht wie in der Wüste. Zum Aufpassen. Vielleicht eher hier, wenn das 2, 3 Tage so warm wird, da könnte man das sagen, aber nicht beim Regen und Schnee, weil das hier ganz normal ist. Wallahu a'lam. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا قصدا أي بين الطول والقصار وكذلك بارك الله فيكم حديث عمار رضي الله عنه إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقه أي علامة على فقه ودليل على فقه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يصلي يصلي ما يطول كثير وما يقصر طبعا وهذا يعود إلى فهم الناس ووضع الناس يا أخوة بعض الناس لو صليت فيهم اليوم سورة الذاريات أو سورة قاف أو الجمعة يجدها طويلة بعض الناس لو صليت في سورة الكهف ولا سورة البقرة يجدها عالي فننتبه لهذه المسألة أنت مع من تتكلم وفي أي بيئة أنت وكيفية فهم الناس ولكن الفقيه هو الذي تكون الأمور عنده وسط ما يطيل كثير ولا يقصر كثير كما في الخطبة يعني في أحيانا يصعد واحد الخطبة الحمد لله رب العالمين قال رسول الله قال الله تعالى جلس قام بعدين اللهم كذا اللهم صل على محمد وعلى محمد أقم الصلاة هذه خطبة هذه ما تسمى خطبة أو واحد يطيل بحيث يعمل خطبة ساعة أو ساعة ونص والناس يعني ما تستطيع تحمل نفسها فهذا خطأ وهذا خطأ شيء معقول كذلك الصلاة معقول يعني تفهمه الناس وما تتذمر منه ما يكون شيء إفراط ولا تفريط والله تعالى على رأيه بارك الله فيكم عبد الله أبو عبد الله جابر بن سمرة رضوان الله عليهما sagte ich pflegte mich dem Propheten صلى الله عليه وسلم in seinem Gebet anzuschließen sowohl seine Gebete als auch seine Ansprachen waren stets von ausgewogener Länge ausgewogene Länge, das bedeutet weder lang noch kurz. Was bedeutet kurz und lang? Das ist Ermessenssache. Es kann sein, dass man denkt, das ist lang. Aber für andere Leute ist es nicht lang. Zum Beispiel, wenn du 2 Seiten vom Koran zitierst im Gebet, bei vielen Leuten ist es normal. Bei anderen, das ist sehr lang. Die wollen die Hälfte. 3, 4 Eier genug. Wenn du 10 Minuten betest oder 15 Minuten, das ist bei vielen Leuten übertrieben. Bei anderen Leuten ist normal. Deshalb sollte der Imam schauen, wie die Leute das verstehen und auswiegen. Das wird damit das ausgewogen wird, wenn man etwas sagt. Dass man jetzt wie in manchen Moscheen, in den meisten jetzt, ich wollte das nicht sagen, aber in den meisten türkischen Moscheen, das was man macht, das ist keine Rede. Am Jumu'ah, das ist kein Khutbah, das ist gar nicht. Jemand geht auf Mimbar, der macht Bittgebet, dann dreht er sich zu den Leuten, der sagt ja, der Prophet sagte, Allah sagt, der Prophet sagt, und dann sitzt er, dann steht er auf, der hebt die Hände, der macht ein bisschen Bittgebet, und dann Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad und dann kommt er runter und der betet Qul huwallahu ahad wa inna a'tainaka al-kawthar das war alles aber subhanallah vor der Rede macht er eine Stunde Unterricht obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verboten vor Jumu'ah Gebet ein Unterricht zu machen es gibt ein Verbot aber das macht er Und es gibt eine Pflicht, dass man eine Rede hält. Rede bedeutet, dass man etwas sagt. Nicht nur ein Ayah und ein Hadith sagt. Oder ein bisschen Bittgebet. Rede bedeutet, etwas Vernünftiges zu sagen, zu erklären, zu erzählen. Deshalb nicht so lang machen. 2 Stunden oder 1 Stunde. Und nicht auch nicht so kurz machen, indem man keine 3-4 Minuten macht, sondern ausgewogene Länge. Auch beim Gebet. Aber da sollte man die Leute betrachten. Wenn man sieht, ja, die meisten Leute, angenommen, ja, man ist in einer Studentenmoschee und die haben alle 14.30 Uhr, die haben alle Vorlesungen an der Universität. Und da muss man Jumu'ah machen. Und Jumu'ah fängt 14 Uhr. Dann sollte man hier denken, okay, diese Leute, 14.30 Uhr müssen sie gehen, weil sie Vorlesungen haben. Da könnte man zum Beispiel 10, 15 Minuten Rede halten und dann 5 Minuten beten, da gibt man ihnen 10 Minuten, die gehen. Aber wenn man fängt und macht eine Stunde, dann wird jeder die Uhr anschauen und die werden nicht mehr zuhören. Und auch nicht untertreiben. Das wird nicht untertreiben, sondern ausgewogen bleiben in diesem Zusammenhang. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht. Salawatullahi wa sallamu alaihi. Wa Nabi Juhayfata Wahab ibn Abdillah radiyallahu anhu qal آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن. فصليا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق. بارك الله فيكم. سبحان الله. انظروا إلى هذا الفقه العظيم. كيف علم سلمان أخاه؟ طبعا الإخاء بين المهاجرين والأنصار معروف، بارك الله فيكم، كان في المدينة. وأما سلمان طبعا يعني كان فارسيا، لا كان يعني منهم، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. على كل آخر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان بين سلمان وأبي الدرداء. فسلمان ذهب ليزوره فرأى أم الدرداء، وهذا كان قبل الحجاب، هذا كان قبل الحجاب والله أعلم. فرأى هكذا متبذلة، يعني في ثياب ليس ثياب مرأة متزوجة. فقال ما قالت له ليس له حاجة في الدنيا، فما يهتم أبو الدرداء بذلك. فصنع له طعاما فما أراد يأكل معه، قال له أنا صائم من تأكل. قال له ما أكل حتى تأكل. فأكل. فلما قام من الليل أراد يقوم الليل، فقال له نم. فلما كان الثلث الأخير من الليل قال له قم. أي علمه إذا أردت أن تقوم فيعني أعطي لله حقه ولأهلك حقه ولنفسك حقه، يعني أعطي كل ذي حق حقه. في للنفس حق، النفس تريد تأكل تشتهي، النفس تريد تلعب تريد تضحك تريد كذا، فالإنسان يعطيه حقه من أمور الدنيا. يعطي الإنسان أهله حق، الحق الذي عليه، المرأة والولد ولا غير ذلك. ويعطي أهم شيء الله سبحانه وتعالى حقه في الصلاة والصيام، ولذلك يكون الإنسان متوازنا. في هذا الحديث أنهما صليا جميعا، صليا جميعا. لا بأس يا أخوان أن الإنسان يصلي مع أخاه الليل إن لم يكن على اتفاق مسبق، يعني مو مثل هذا الذي يفعله الناس، يقول يا أخوة يوم الخميس القادم في المسجد سنقوم الليل، هيك لا. أما في مثل هذه الحالة أراد سلمان، أراد أبو الدرداء يقوم الليل، فقال له سلمان نم، بعدين قال له قوم صلي، هذا يجوز، ما في شيء، لأنه أصلا ما في اتفاق سابق وكذا وهذه الأمور. أما أن يكون دائم مثل ما يفعل البعض يوم الاثنين، يقوم والله أو والله من أجل فلان نقوم الليل وندعو لفلان، هذا ما نعرفه في الدين، فنسأل الله السلامة. إذا صلاة الليل جماعة جائزة لا بأس، ولكن ليس بهذه الصورة التي يفعلها بعض الناس. وعلى الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه، يعني حق الله، حق النبي، حق الصحابة، حق العالم، حق الأب، حق الأم، حق الولد، كله تعطيه حقه. بارك الله فيكم. حديث هندت درايم فلسي بانية هندت نعم فلسي باوش أبو جحيفة وهب ابن عبد الله ابن عبد الله اتسيلته فالقن دي قششته دي بقفيت صلى الله عليه وسلم هاته زبيشن سلمان und Abu Darda den Bund der Bruderschaft geschlossen. Einst ging Salman radiallahu anhu Abu Darda besuchen und fand seine Frau schäbisch gekleidet. Er fragte sie, was ist mit ihr los oder was mit ihr los sei. Sie sagte, dein Bruder Abu Darda hat nichts zu tun mit dieser Welt. Der blickt solche Sachen nicht. In der Zwischenzeit kam Abu Darda und kochte für Salman etwas zu essen. Dann sprach er, isst, denn ich faste. Salman sagte zu ihm, ich werde nicht anfangen zu essen, bis du mit mir isst. Dann hat er mit ihm gegessen. In der Nacht stand Abu Darda auf, um zusätzliche Gebete zu verrichten. Salman bat ihn, weiter zu schlafen, was er auch tat. Nach einiger Zeit erhob sich Abu Darda erneut, um zu beten. Und erneut wurde er von Salman zum Schlafen aufgefordert. Im späteren Teil der Nacht sagte Salman, steh jetzt auf, und die beiden beteten gemeinsam. Danach sagte Salman, zweifellos Allah hat ein Recht dir gegenüber. Also du bist verpflichtet gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und du bist auch verpflichtet gegen deine Familie, weil der Familie auch Recht hat. Und du bist verpflichtet erstmal gegen Allah. Oder Allah subhanahu wa ta'ala hat Recht gegen dir gegenüber. Deine Familie hat oder deine Psyche hat Recht dir gegenüber. Deine Familie du sollst deine Pflicht jedem gegenüber erfüllen. Dann ist er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und er hat ihm das erzählt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Sadaqa Salman. Salman hat die Wahrheit gesprochen. Das ist bei Al-Bukhari diese Überlieferung. Barakallahu fikum, diese Geschichte ist schön, natürlich damit man weiß, wie man sein sollte in diesem Leben. Es gab natürlich diesen Bund zwischen den Sahaba, radhiyallahu anhu. Der Prophet Muhammad sallam hat zwischen den Leuten aus Medina und Leuten aus Mekka der Bruderschaft Band geschlossen, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, jeder nimmt einen Bruder. Und die waren richtig wie Brüder dann geworden. Auch wenn jemand stirbt, dann kann der andere die Erbe von ihm nehmen. Und hier, diese Geschichte, Allah a'lam, das war vor Hijab. Weil nach Hijab, die Frauen, die sollten sich bedecken und man konnte sie nicht so sehen wie hier. Auf jeden Fall, Salman, als er sie besucht hat, Abu Darda und seine Frau, der hat gemerkt, dass Abu Darda sozusagen alles vom Leben abgeschworen hat. Der wollte von diesem Leben gar nicht. Der will immer fasten, der will immer beten. Der hat sozusagen, der kümmert sich nicht um die Frauen. Salman sagte ihm, nein, das ist nicht so. Du kannst Frau haben, du kannst auch das Leben genießen und du kannst auch alles machen, aber du gibst auch oder du erfüllst dein Recht, deine Pflicht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist wichtig zu verstehen. Allah hat uns sozusagen befohlen, dass wir bestimmte Handlungen bringen oder praktizieren, dann müssen wir das tun. Aber wir sind auch Menschen. Wir sind auch Menschen und wir haben bestimmtes Verlangen. Wir haben Verlangen nach Essen, nach Trinken, nach sozusagen jetzt Männer, nach Frauen, Frauen, nach Männern. Wir haben auch Verlangen, dass wir auch das Leben ein bisschen genießen. Das ist alles in Ordnung. Aber nicht übertreiben, nicht untertreiben. Nicht wie hier, wie zum Beispiel Abu Darda radhiyallahu alayhi machen wollte. Deshalb hat sein Mann ihm beigebracht. Mach das nicht so. Mach das nicht so. Ja, das ist sehr wichtig in diesem Sinne. Dazu, barakallahu fikum, es kommt hier vor, diese Sache, dass sie beide zusammen gebetet haben. Das ist kein Problem, dass man in der Nacht auch ein Bruder, zum Beispiel zwei, drei Brüder zusammen beten. Das ist kein Problem. Aber diese Acht ist problematisch, in der man die Leute dazu auffordert. Sozusagen, man steht auf in einer Moschee und sagt, Leute, nächsten Freitagabend werden wir die Nacht betend verbringen. So ist das nicht in Ordnung, außer in Ramadan, weil wir Salat Tarawih haben. Aber angenommen, ich komme zu dir, ich komme dich besuchen und du willst in der Nacht beten, dann bete ich mit dir. Es ist kein Problem. Wir sitzen zusammen und einer will in der Nacht beten, dann sagen die anderen auch, wir wollen mit dir beten. Das ist in Ordnung, das geht. Aber dass man sozusagen das plant, wie manche Leute heute sagen, Montag fasten wir und dann Abend beten wir in der Nacht. Warum? Weil wir Solidarität zeigen wollen. Oder so was haben wir nicht in der Religion. Wallahu ta'ala, so soll man aufpassen. Beten in der Nacht, das ist kein Problem, aber diese Auffordern und Planen, wie manche Leute das machen, das kennen wir im Islam nicht. Auf jeden Fall, aus diesen Hadithen und dieser Geschichte müssen wir, Barakallahu fikum, etwas verstehen. Man sollte nicht mehr verlangen von sich selbst oder von den Leuten, als was Allah von uns verlangt hat. Und man sollte auch das Leben zum Teil genießen. Es ist kein Problem. Aber problematisch ist, wenn man nicht ausgewogen ist in diesem Leben. Das ist problematisch. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa salli lahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bis nächste Woche, inshallah. Morgen, ich weiß nicht, ob morgen Unterricht stattfindet, weil ich vielleicht nicht da bin. Barakallahu fikum. Aber allgemein, bidni ta'ala, natürlich, ich wollte euch das sagen, aber leider hat das erstmal nicht geklappt. Ich sollte morgen einen Vortrag halten an der Universität. An TU Universität von Ilmenau, aber durch die Presse und durch Verfassungsschutz und Putz und ich weiß nicht wie viele Leute, ich weiß nicht, antifaschistische Gruppe und Schwule und Lesben, die haben, ich weiß nicht, was los ist. Ja, deshalb, Barakallahu fikum, hat man erstmal das, da will man das verschieben. Und deshalb hat man mich eingeladen, dass ich mit dem Rektor der Universität, eventuell auch mit der Leitung der Universität spreche. Und dann wird man entscheiden, weil die Putzbehörde dort Putz geputzt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam befestigen. Walhamdulillahi rabbil alameen, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. وأتوب إليك تفضل.